Lass die Engel weinen, höre Gottes Hilfe schreie, schreie. Gottes Himmel fährt sich rot, Dämonen, die eingreifen. Ihre Flügel rausreißen, am lebendigen Leibe. Engel fallen, die blutige Tränen, die sie weinen. Zu hören, wie sie weinen, Engel kreischen als Dämonen. Sie zerreißen mit den Zähnen an den Venen. Vorbeigleiten, um das Himmelswesen zu verspeisen, zu verspeisen. Gar zu hören, wie sie weinen, Engel kreischen als Dämonen. Sie zerreißen mit den Zähnen an den Venen. Vorbeigleiten, um das Himmelswesen zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen. Yeah! Tief in der Dunkelheit erwacht, durchfließt meine Körper diese Macht, die mich zum Dämon macht. Ich bring die ewige Nacht über den Planeten, Engelstränen verteilen Blutregen über die verfluchte Welt. Ein Besuch bei den Pforten des Himmels und der Himmel zerfällt zu Staub und Gebruch. Die Welt wird heute komplett groß. Schwarzer Schleier breitet sich über dem Himmel aus der Fetze. Engelsleichen türmen sich auf die verdammte Menschheit, wird in ewige Finsternis. Es gibt auch kein Wind aus der Veränderung, sondern der Sturm der Verwüstung, der Feld. Es gibt kein Erden- oder Himmelswissen, das den Blutdruss überlebt. Ein dämonischer Weg führt mich zu meinem Ziel. Gott ist der, den ich vernichten will. Die Schwingen der Verdammnis breitet sich aus und das Weinen der Engel schweigt still. Mein endloser Bluthunger tritt das Böse in jeden Winkel meines Körpers. Ohne große Wörter zu verlieren, werde ich den heiligen Vater mit meinen Teufelssöhnen massakrieren. Werde ihn von seinem überflüssigen Dasein befreien. Er soll endlich spüren, wie sehr ich ihn hasse. Die Macht der Finsternis soll erfüllen, die ich über ihn lasse. Ich zerstöre sein Königreich, danach die menschliche Rasse. Ich entlasse den Tor, der in mir verweilt zur Vernichtung außer Grund. Der Himmel wird angepeilt und es ereilt alle Lebewesen. Meine Vollstreckung vor der Hand eines tobenden Dämons. Gibt es keine Rettung, tödliche Verkettung bringt die Endzeit. Blick in den Himmel und hör, wie der letzte Engel unendlich weint. Lass die Engel weinen, höre Gottes Hilfe schreie, schreie. Gottes Himmel fährt sich rot, Dämonen, die eingreifen. Ihre Flügel rausreißen, am lebendigen Leibe. Engel fallen, die blutige Tränen, die sie weinen. Lass die Engel weinen, höre Gottes Hilfe schreie, schreie. Gottes Himmel fährt sich rot, Dämonen, die eingreifen. Ihre Flügel rausreißen, am lebendigen Leibe. Engel fallen, die blutige Tränen, die sie weinen. Engel kreischen als Dämonen, sie zerreißen mit den Zähnen an den Venen. Vorbeigleiten, um das Himmelswesen zu verspeisen, zu verspeisen. Gar zu hören, wie sie weinen. Engel kreischen als Dämonen, sie zerreißen mit den Zähnen an den Venen. Vorbeigleiten, um das Himmelswesen zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, zu verspeisen, yeah.